Am nächsten Morgen tat Clarisse, als fühle sie sich nicht wohl und ließ sich das Frühstück auf ihr Zimmer bringen, während sich Arsène in einem Nebenraum versteckte. Meine Herzallerliebste, seien Sie nicht traurig. Das Leben ist in unserem Alter so schön und es wird noch schöner, wenn wir alle Hindernisse beseitigt haben. Weinen Sie nicht. Arsène, Sie denken nicht an mich. Sie sehen mich an, aber Sie denken nicht an mich. Nach dem, was heute Nacht zwischen uns war, woran denken Sie? An Ihren Vater. An meinen Vater? Ja. Ich vermute, dass... Werden Sie auch nicht gekränkt sein? Nein. Sprechen Sie, Liebster. Also gut. Ich habe den Eindruck, Ihr Vater und Graf Oscar de Beneteau schmieden mit anderen Adligen aus der Gegend ein Komplott. Na, was erzählen Sie mir da für Dummheiten? Sagen Sie mir doch etwas Liebes. Mein ganzes Leben besteht nur aus Liebe zu dir. Wenn ich etwas anderes denke, dann nur, weil ich dich erobern will. Stell dir vor, dein Vater wird als Verschwörer verhaftet und zum Tode verurteilt. Und ich rette ihn. Wieso sollte er mir danach nicht die Hand seiner Tochter geben? Früher oder später wird er nachgeben. Auch ohne Verschwörung. Nein, niemals. Ich habe kein Vermögen, keine Beziehung, nicht einmal einen Namen. Mein Vater war ein einfacher Lehrer. Gymnastik, Boxen, Fechten. Oh. Ja, jetzt lachst du wieder, mein kleines Mädchen. Die Hauptsache ist, Erfolg zu haben. Und ich werde erfolgreich sein. Darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Es gibt keine Wahrsagerin, die mir nicht eine große Zukunft und weltweites Ansehen vorausgesagt hätte. Das ist eine vom Schicksal gewollte Tatsache, abgemacht und von beiden Seiten unterschrieben. Ich bin bereit. Muskeln aus Stahl und ein erstklassiges Gehirn. Willst du, dass ich auf Händen gehe? Oder soll ich dich wie eine Feder hochheben? Soll ich dir deine Uhr stehlen, ohne dass du es merkst? Oder soll ich dir Homer auf Griechisch und Milton auf Englisch aufsagen? Mein Gott, das Leben ist so schön. Von einer jener plötzlichen Stimmungsänderungen, die den Charme seines Wesens ausmachten, gepackt, fiel er vor Clarisse auf die Knie. Verzeihen Sie mir, ich habe schlecht daran getan, herzukommen. Gut und böse, beides zieht mich gleichermaßen an. Ohne eine Hand, die mich hält, komme ich leicht vom rechten Weg ab. Verzeihen Sie, wenn ich der Versuchung erliege. Ich habe dir nichts zu verzeihen, Liebster. Ich bin glücklich. Ich werde durch dich viel leiden, dessen bin ich sicher. Ach, ich... Aber ich akzeptiere mit Freude all diese Schmerzen. Bitte steh auf. Hier, nimm meine Fotografie. Und verhalte dich so, dass du niemals erröten musst, wenn du sie ansiehst. Ich werde immer die sein, die ich heute bin. Deine Geliebte und deine Frau. Du hast mich zum Ritter geschlagen. Von nun an werde ich unbesiegbar sein und immer bereit, meine Feinde zu vernichten. Mein Auftritt beginnt.